Hey, jetzt viel Spaß beim Podcast mit René und Stefan. Hallo und herzlich willkommen zur 48. Folge vom Podcast Irgendwas ist doch immer, der Podcast mit René und Stefan. Es ist Weihnachten und deswegen kommt jetzt der Mann, für den damals die Route erfunden wurde. Hier ist René, hi! Ja, danke Stefan und auch von mir. Hallo und herzlich willkommen da draußen an den digitalen Empfangsgeräten. Wir schreiben den 17.12.2020 und heute mit dabei der Experte für Retro-Perspektiven, wir werden es gleich klären. Für Retros. Wir begrüßen mit einem ganz herzlichen Applaus unseren Gast, Marc. Hallo, Marc. Hallo. Hey, ich, Marc. Ich bedanke mich sehr für die herzliche Begrüßung. Ja, hallo, ihr Lieben da draußen. Hallo, Stefan. Hallo, René. Oh. Ich freue mich auf eine schöne Sendung. Und Corona-mäßig darf ich euch begrüßen mit einem flapsigen Tag. Bleibt gesund. Sehr ja, gut. Ich dachte, mit so einem Luftkuss. Gut, können wir mal kurz das Wort lernen. Retrospektiven. Retrospektive. Rückblick. Gut, danke. Ich habe es mir aufgeschrieben. Nächstes Mal kommt das. Nächstes Mal rufst du gleich rüber. An. Nächstes Mal nehme ich nicht dieses komplizierte Fremdwort. Richtig. Ja, Folge 48. Die letzte Folge in diesem Jahr. Im Jahr 2020. Dem Jahr, also das Jahr, das Jahr, was wir so schnell nicht vergessen werden, wo wir noch unseren Enkeln, Urenkeln erzählen von können. Aber ja, du Jahr, vielleicht, also ich habe vor, das Jahr komplett zu streichen. Zu vergessen. Stimmt. Das Jahr, bei dem wir nicht gedacht hätten, wenn wir vor 5 Jahren gefragt worden wären, wo sehen Sie sich in 5 Jahren, wären wir auf diese Antwort bestimmt nicht gekommen. Im Homeoffice. Genau. Und wir hatten uns auch nicht, wir haben heute überlegt, und diese Überlegung hätten wir vor 5 Jahren auch nicht gehabt oder wären nie drauf gekommen, dass es mal passiert. Wir haben überlegt, ob wir raus dürfen. Wir haben überlegt, ob wir die Wohnung verlassen dürfen. Ja, weil es ist ja, es ist beruflich. Nee, aber diese Einschränkung gibt es doch gar nicht. Wir haben überlegt, was ein triftiger Grund wäre. Und wir haben überlegt, ob wir spazieren gehen dürfen. Überleg mal. Ja. Das gab es nicht mal in der DDR. Das ist erlaubt. Nein. Doch. Nein. Aber warte mal, wir dürfen doch raus, wann wir wollen. Wir haben doch gar nicht diese Begrenzung mit dem triftigen Grund in Berlin, so oder? So sieht's aus. Doch, doch. Also wir haben, naja. Nein. Wir haben keine Ausgangssperre. Sagen wir es mal so. Wir haben keine komplette Ausgangssperre. Das heißt, wir sind nicht komplett weggeschlossen. Aber wir sind dazu angehalten oder eigentlich ist es angewiesen, dass wir nur aus triftigen Gründen vor die Tür gehen dürfen. Ja. Das heißt, du darfst mit deinem Hund Gassi gehen, aber du darfst nicht mit deinen Kindern spazieren gehen und die auf den Spielplatz irgendwie begleiten. Genau, du darfst Tiere betreuen, also wenn es der Tierbetreuung notwendig ist. Du darfst aber auch Sport machen. Ja. Ja. Aber du darfst doch, natürlich darfst du auf den Spielplatz. Nein. Da halte ich dagegen, das glaube ich nicht. Liebe Zuhörer, ihr dürft gerne mal Bezug nehmen. Ihr merkt schon die Unsicherheiten, die da herrschen. Ja. Und genau das wollte ich damit ja ausdrücken. Das hätte man vor einem Jahr nicht gedacht, dass man sich mal unsicher darüber ist, ob man das Haus verlassen darf. Wir haben jetzt kürzlich eine Einladung bekommen zu Freunden, so ein bisschen Gin trinken und dann wurde nach einer Uhrzeit gefragt. Wir haben uns natürlich auf vor 14 Uhr dann verständigt, denn auch das ist ja eine Unsicherheit. Dürfen wir nach 14 Uhr noch Alkohol trinken? Ich trinke jetzt meinen Gin Tonic. Ich sag immer, je früher, desto besser man mit dem Saufen anfängt, desto länger kann man dabei bleiben. Ja, dabei. Aber ja. Immer schön dabei am Ball. Aber 18 sollte man schon sein, mindestens, oder? Genau. Muss ja, also verrückte Zeit. Ja. Okay, also auf jeden Fall können wir zusammenfassend feststellen, das ist ein seltsames Jahr. Das ist ein Jahr, was uns alle irgendwie nicht so schmeckt. Und deswegen haben wir auch schon relativ frühzeitig diesmal ausnahmsweise einen Folgentitel schon festgelegt und der heißt diesmal plakativerweise Fuck 2020. Ja, aber ist das wirklich so? Ist wirklich nur Scheiße gelaufen? Nicht nur, aber hauptsächlich. Beschreib doch mal das Jahr 2020 in 3 Stichworten. Was euch spontan einfällt. René. Corona. Marc? Corona und Corona. Okay. Natürlich gab es noch andere Sachen, aber die sind irgendwie nicht so hängen geblieben. Ja, genau, jetzt kommt Stefan mit seinen drei Stichworten. Na, Corona, ganz klar. Homeoffice. Na, was und BER. Nee. Genau, hatte ich gerade auch gelesen. Ich hatte jetzt gedacht, bei Stefan ist es Corona, BER und U5. Und U5, genau. Nee, eigentlich würde auch zu mir Fernsehturm viel besser passen. Ja. Es war ein Insider, liebe Leute. Ja, aber hattet ihr, also ich denke, jeder hat ja persönliche Highlights auch, oder? Also hattet ihr, also ich habe tatsächlich nicht nur Corona im Kopf, also mir schweben auch andere Dinge noch rum. Hm. Sowas wie kein Schwedenurlaub. Ja. Nee, ist halt auch so, auch in die Richtung. Also das. Nein, es gibt natürlich auch positive Dinge. Nee, also da muss ich auch ehrlich sagen, ich selber bin ja jetzt kein großer Urlauber, aber vor Corona im Februar hatte ich noch einen schönen Urlaub. Und dann kam Corona, genau. Und ich kenne viele, die mussten bis zu 3 Urlauben absagen dieses Jahr. 3 Urlaube absagen. Und ich kenne aber auch Freunde, die sind nach dem Lockdown in den Urlaub gefahren, weil es alles so geplant war, auch vorher. Und die waren die ersten Touristen wieder im Ausland zum Beispiel. Und haben es sich sehr gut gehen lassen. Na, ich habe von Leuten gehört, die sind da ziemlich in die Falle gefahren. Die haben dann auch gesagt, okay, jetzt sieht's gut aus, wir fahren. Und dann war aber ziemliche Einschränkung im Urlaubsland. Also es waren Städtereisen. Ja. Und dann sitzt du halt in deinem 20 Quadratmeter Hotelzimmer und kannst dir halt nicht die schönen Seiten dieser berühmten Stadt, welche auch immer das gewesen sein mag, angucken. Also ich glaube, wir wurden ganz schön weit unten gehalten dieses Jahr. Mhm. Ja gut, aber letztendlich muss man natürlich sagen, es war ein verrücktes Jahr. Die ersten 3 Monate, da kann man vielleicht noch gucken, wie war das so? Weil da hatte man ja noch keine Einschränkungen. Das ging ja erst im März richtig los. Ne? Gerade hier in Berlin hatten wir ja im März, glaube ich, auch den ersten Corona-Fall, der offiziell sozusagen verzeichnet wurde. Und dann kam es halt immer näher. Dann kam der Lockdown, dann kam wieder die Freigabe, dass wir wieder ein bisschen mehr machen durften. Im Sommer, dann kam der Herbst, wo es wieder ein bisschen schlimmer wurde, wo Berlin ja auch richtig extrem war. Das war so extrem, da sind sogar die Blätter von den Bäumen gefallen. Ich sag's dir, selbst denen hat's gereicht, ja. Na? Ja, ich sag nur, wo ist der Günter Schabowski, wenn man ihn braucht? Tja. Die Älteren erinnern sich. Wissens nach gilt das ab sofort. Der hat die Mauer aufgemacht. Ja. Und so einen Günter Schabowski brauchen wir jetzt. Der Posten ist im Moment vakant, also möchte mich da mal an die Politik jetzt richten mit meinen Worten. Es gibt die Möglichkeit, sehr viele Menschen sehr glücklich zu machen. Mhm. Okay, sie krepieren dabei, aber irgendwas ist ja immer. Der nee. Podcast mit René und Ach, Stefan. Dann wieder. Genau, richtig. Ja. Es gibt ja eine Lösung. Die Impfungen sind auf dem Weg und ich habe gehört, wenn wir mit dem Impfen am 27.12. beginnen und am Tag 17 Millionen Leute impfen, dann ist Silvester sicher. Ist es so? Eine ganz einfache Rechnung. Wer den Dreisatz nicht beherrscht, der melde sich bitte bei uns, nimmt Bezug, wir rechnen das nochmal vor. Und ab natürlich auch als Nachhilfestunde. Übrigens, wenn das mit dem Impfen alsbald losgänge, was ich sehr begrüßen würde, dann würdet ihr bei mir dieses Geräusch hören. Wie ich mir schon mal fleißigst die Vene am Arm dick haute. Siehst du, sofort einer der Ersten. Aha. Ich wäre dann, Marc, ich würde dann bei dir einziehen und würde dich 3 Monate lang beobachten und mir das dann eventuell auch überlegen. Genau. Okay, also du gehörst eher zu der Fraktion, die sagt, lass erstmal da ein paar Leute machen und mal gucken, wie die reagieren und so. Also die Voruntersuchung, die Beobachtung, die Statistik und Auswertung, die sind mir noch nicht sicher genug. Vielleicht gibt es noch irgendwelche Nebenwirkungen. Vielleicht habe ich irgendeine Allergie, genau. Von der ich nichts weiß. Nicht, dass mich der Fraktion, jetzt die Impfung umbringt. Die sagt, da möchte ich mindestens einen Zehner für haben. Ja, damit und zwar in Gold ausgezahlt. Ja. In purem Gold. Na gut, bevor es hier zu eine politische Diskussion entsteht, bevor wir hier hart, aber fair Verhältnisse haben, fragen wir doch einfach mal nach Weihnachten, weil schließlich ist es die letzte Sendung im Jahr und wir wollen es ja ein bisschen besinnlicher machen. Corona prägt auch unser Weihnachtsfest, aber wir wollen doch heute mal ein bisschen ablenken, unsere Hörer und Hörerinnen. Und ich meine, wie verbringt ihr denn Weihnachten? Allein. Geht mir auch so. Toll, Stefan, ey, du versuchst was Schönes zu erzeugen und dann wird es eigentlich noch trauriger. Man muss aber auch dazu sagen, Berlin ist halt auch, gut, Marc ist jetzt zwar kein Single, aber ist trotzdem alleine an Weihnachten. ich weiß ja, wie es gemeint ist, aber Berlin ist halt auch eine Single-Stadt, ne? Also letztendlich, René ist voll die Minderheit. Ja, aber ich darf ja mit meiner Familie auch nur im reduzierten Rahmen hier sitzen. Ja. Ja, maximal mit 2 Kindern. Der Rest muss draußen warten. Die Kinder zählen ja nicht. Maximal 5 Erwachsene über 12. Also komischerweise, man ist sonst erst ab 18 erwachsen, aber jetzt ist man halt mit 12 erwachsen. Ich möchte nicht kritisch klingen, überhaupt nicht. Ne? Nicht, dass das falsch rüberkommt. Nee. Ich bin da voll dafür. Ich finde die Maßnahmen toll. Ich habe mich auch eingeschränkt, wo nur möglich. Aber Weihnachten feiere ich hier natürlich in einer Großfamilie. Nein. In deinem Clan, genau. Ich habe ja gehört, dass man die Möglichkeit hat, eine Woche in Quarantäne zu gehen und dann darf man, also eine Woche sich zurückzuhalten und dann darf man auch in größerem Kreis feiern. Aber wie alles dieser Tage, man weiß nicht, gilt das jetzt in meinem Bundesland, gilt das vielleicht nicht mal auf meinem Planeten, also. Was gilt oder was nicht gilt, ihr kennt meine Meinung, dass Corona schert sich nicht darum, was nun tatsächlich in welchem Bundesland irgendwie beschlossen ist. Der gesunde Menschenverstand sagt mir einfach, erstens einen Test machen lassen, zweitens dann eine freiwillige Quarantäne von 7 Tagen und drittens, dann kann ich guten Gewissens Leute treffen. Genau. Ja, bin ich voll bei dir. Das unterschreiben wir, glaube ich, alle zusammen. Auch wenn es nicht schön ist. Ja, und ich möchte noch mal kurz nachhaken. Spazieren gehen ist erlaubt. Nur mal so. Es ist nur nicht erlaubt in der Nacht in Brandenburg, weil da gibt es eine Ausgangsbeschränkung. Die haben wir hier nicht in Berlin. Und die gilt mit triftigem Grund, ne? Spazieren gehen ist auch ein triftiger Grund, weil du ja damit dein Immunsystem stärkst, indem du an die frische Luft gehst. Auch so komisch, ne? Und? Ich gehe raus, um mein Immunsystem zu stärken, und wirst angestellt, wo es am gefährlichsten für mein Immunsystem ist. Nein, du musst ja immer unter der Prämisse das sehen, dass du keinen Kontakt zu Leuten, die nicht in deinem Haushalt sind, hast. Habe ich das jetzt richtig rübergebracht? Ja, ich glaube, es ist angekommen. Und was auch noch kurios ist, bevor wir zum Thema zurückkommen, ich weiß nicht, ob ihr das auch gehört habt, die Leute fahren jetzt alle nach Polen, um sich mit Silvesterfeuerwerk einzudecken. Ja. Dieses Geräusch war gerade meine Hand gegen meine Stirn. Marc kann noch mal einen Knaller kurz machen, bitte. Sehr gut. Ich habe es mit dem Mund gemacht. Genau. Nee, okay. Mit dem Unterschied, wenn ein Berliner auf dem Polenmarkt fährt, Böller holt, braucht er nicht in Quarantäne. Wenn es ein Brandenburger macht, muss er in Quarantäne. So unterschiedlich sind die Regelungen. Und was auch noch interessant ist, in Berlin haben sogar die Sonnenstudios offen. Weiß nicht, ob ihr das schon wusstet. Nein, und ich bin mir auch nicht sicher, ob ich deiner Quelle so traue. Das waren jetzt 3 Informationen, die ich schwer in Frage stelle. Echt? Wie war die Seite mit den 4 Buchstaben? Ach nee, das war eine andere. Wir sind ja auch geklärte Mitteleuropäer, wir können Internet bedienen, wir können da selber nochmal nachrecherchieren. Also, so sind meine Infos. Merkt schon, es ist wichtig, sich da selber auf dem Laufenden zu halten. Ganz genau. Ne? Und die Informationen wechseln ja fast täglich, gefühlt. Ja. Und wir glauben natürlich nur, was Mutti uns sagt, ne? Nur, na, selbstverständlich. Damit das klar ist, ja. Mutti hat immer recht. Also, Weihnachten 2020, unser Lieblingsfest. Also ich selber mache es auch ganz in Ruhe. Und Essen ist ja immer ein Riesenthema. Also ganz genau. Essen, ich finde, es wird immer überbewertet. Alle sagen für immer, den einen ist Essen so nur essen. So eine Notwendigkeit. Für die anderen ist Essen eben ein besonderer Genuss, vor allen Dingen in Gesellschaft. Ja, natürlich, kann ich auch nachvollziehen, aber ich finde das immer so aufwendig. Ich meine, sollen sich die Leute doch lieber ausruhen, aber manche Leute gehen halt in dieser Beschäftigung auf. Also das kann man jetzt doppeldeutig verstehen, aber sie freuen sich halt, dass sie für die Leute kochen können und gehen nach dem Essen dann auf. Ja, aber es gehört doch dazu. Also ich finde das schon in Ordnung, dass man, ich bin ein sehr traditioneller Mensch und das ist halt auch Teil der Tradition. Mhm. Also ich finde das völlig in Ordnung. Ich mache mir ja auch Gedanken, was ich Weihnachten kredenzen werde. Ich bin jetzt nicht der Typ, der da mit 40 Fieber und einem Arm eine Weihnachtsgans zaubert. Ne? aber trotzdem überlege ich, dass es irgendwie schön wird. Ja. Ja, so Pommes frites in Kartoffelbrei können ja auch schön sein. Oder Gelee in Aspik, so ein paar Klassiker halt. Ich war tatsächlich einen Weihnachtsfeiertag, den einen ersten Weihnachtsfeiertag vor einigen Jahren, war ich tatsächlich mal bei McDonald's gewesen mit der Familie. Mhm. Bei McDonald's, aber ist doch auch okay. War nicht. War leer. Nee, gut, ist doch logisch. Geht heutzutage ja nicht mehr. Heutzutage ist sowas nicht mehr möglich, zu McDonald's zu gehen und mit der Familie essen. Es sei denn, man ist alleine und macht das dann vorm Laden. Na eben, nee, vorm Laden darfst du auch nicht mehr essen. Du darfst es zwar da Achso. holen, aber musst dann weggehen, ja. Ja, scheiße. Dann fällt McDonald's oder Burger King oder Kentucky Fried Chicken oder jedes andere Fastfood-Restaurant fällt dann für dieses Weihnachten wohl definitiv aus. Eigentlich ja, genau. Ne? So ist es dann eigentlich. Nein, wobei ich auch dazu sagen, ich bin halt auch nicht so für dieses ganze Geflügelzeug. Bei uns gibt es halt klassischerweise entweder den Kartoffelsalat mit Kassler, irgendwie sowas in die Richtung. Bei vielen gibt es Roulade. Na, das ist unterschiedlich, also... Also ich kenne das für den 24. und am 25. gibt es dann die fette Gans. Also ich esse ja am 24. bin ich ja nicht irgendwie groß essen oder so. Bin ja nachmittags bei meinen Eltern. Okay. Und nicht zum Mittag. Dann würde ich mal heimlich vorbeigucken an den Tagen, wo du nicht eingeladen bist. Warum? Vielleicht lernst du dann mal die leckere Gans kennen mit den schönen Klößen. Nein, das Rotkraut. Da waren wir schon immer so. Also mein Vater war da auch nicht so der Fan von, deswegen gab es für uns sowas nie und das ist auch okay. Okay. Aber der Unterschied war lediglich, dass sie dann mit Anzug und Festtagsbekleidung am Tisch saßen. Na, selbstverständlich nicht. Ja. Im Jogginghose. Nein, nein. Letztendlich, was gehört zu Weihnachten dazu? Der Weihnachtsbaum. Den haben wir schon aufgebaut bei meinen Eltern. Aufgebaut? Ja. Ach, das ist einer zum Zusammenstecken. Ist ein künstlicher. Seit 25 Jahren oder so. Immer noch derselbe schöne, füllige Weihnachtsbaum. Der gehört also mittlerweile zur Familie. Richtig. Und der nadelt auch schon ganz schön. Ja, wir haben den Weihnachtsbaum auch schon geholt. Wir hatten ja die Panik, dass durch den Lockdown oder Teil-Lockdown die Weihnachtsbaumstände zu haben. Mhm. Aber ja, das wäre ja bescheuert gewesen, ja. Ja, wir haben dann tatsächlich an einem Sonntag geholt und jetzt zeitiger als sonst, einfach wegen der Sorge und weil es sich gerade günstig ergeben hat. Man ist ja eh mehr zu Hause, da lohnt es sich ja, früher zu holen. Ja, wir lassen ihn ja lange stehen. Hm. Marc, Plastik oder Natur? Natur. Und dein Weihnachtsbaum? Auch. Ja, sehr schön, sehr schön. Und natürlich obendrauf am Weihnachtsbaum die schöne Spitze, ne? Hä? Na. Ja, was die Feines halt genau. Hergibt. Richtig. Und habt ihr auch diesen... Früher war mehr Lametta. Richtig, heute gibt es ja eigentlich keinen Lametta mehr. Zumindest nicht in der Art wie früher. Das ist wirklich schade, weil das, also... Die wenigsten haben Lametta. Auch der Tradition verbunden im Rahmen meiner bescheidenen Möglichkeiten... Mhm. Und tatsächlich vermisse ich das. Das gehört für mich dazu. Das optische Bild des Weihnachtsbaums hat sich eben gewandelt in den letzten 20, 30 Jahren. Und es sieht nach meinem Dafürhalten eben nicht mehr so schön aus wie seinerzeit. Mhm. Höchst bedauerbar. Finde ich auch. Also das habe ich schon von vielen gehört, dass sie einfach das Lametta vermissen, weil das einfach eine schöne Tradition war. Ne? Und, aber gibt es denn kein Lametta mehr zu kaufen? Naja, wir haben welches am Weihnachtsbaum. Aber das ist nicht zu vergleichen mit früher. Nicht das Bleilametta, nicht dieses edle Bleilametta, sondern eher dieses Alufolie in schmale Streifen geschnitten Lametta. Achso, was manche in den Haaren haben. Ja. Ja. Okay, verstehe. Wir machen sowas nicht mit dem Alu-Lametta, weil ich habe keinen Bock, meinen Hut auseinanderzunehmen für diese Zeit. Gut, das wäre auch viel zu gefährlich. Ja, eben. Ja. Ja. Wenn dann die NSA versucht, irgendwie dein Gehirn zu rosten oder die nicht weniger gefährlichen Erdstrahlen dein Gehirn penetrieren, dann ist das doch besser, wenn man seinen Aluhut 24 Stunden am Tag aufbehält. Auch ein kleiner Tipp an unsere Hörer. Die ganze Sache nicht wirklich ernst, Marc. Oh, das hat man rausgehört. Ja. Falls es klingelt, ist Bill Gates bestimmt. Ja. Der kommt immer freitags. Ah, cool. Okay, okay. Und heute ist Donnerstag. Apropos Bill Gates, ich möchte dann kurz einhaken, denn Bill Gates hat die Chance, mal Kontakt mit uns aufzunehmen. Mhm. Für den Fall, dass er es nicht tut, könnt ihr das machen. Aber bitte gebt euch nicht als Bill Gates aus. Teilt uns eure Meinung mit. Gebt uns Feedback auf das, was ihr hier vielleicht anders seht als wir oder was ihr zu ergänzen habt. Und das könnt ihr auf diverseste Wege tun. Und auf sehr modernen Wegen. Und damit wir das nicht immer wieder wiederholen müssen, haben wir es einfach für euch mal aufgenommen. Und gut, das hören wir uns jetzt an. Ab. Irgendwas ist doch immer. Der Podcast mit René und Stefan. Ihr findet uns bei Instagram unter dem Account podcast.iidi. Schreibt uns dort eine Direktnachricht oder kommentiert unsere Beiträge. Oder besucht unsere Podcast-Seite im Web unter podcast.juba.de. Hier könnt ihr das Feedback-Formular nutzen und findet zudem die vollständigen Shownotes zu allen Folgen. Wir freuen uns auf euer Feedback. Übrigens, hören könnt ihr uns bei den bekannten Podcast-Plattformen wie Spotify, Amazon Music, Google Podcast oder iTunes. So, ja, da wisst ihr Bescheid, ne? Und wir hatten ja gerade über Weihnachtstraditionen gesprochen und ich bin ehrlich gesagt ziemlich traurig, weil es dieses Jahr eine Weihnachtstradition nicht geben wird. Die Weihnachtsmärkte? Zum Beispiel. Glühwein gibt es auch nicht. Familienfeiern gibt es, da bin ich nicht traurig drüber. Doch, Glühwein gibt es bis 14 Uhr. Ja, die Helene Fischer Show wird es nicht geben. Oh diesmal. Gott. Hallo? Ich dachte echt, das wäre irgendwie. Wie kommt denn das in unsere sich da jemand verschrieben? Also ich muss mal ganz ehrlich sagen, das ist eine richtig coole Sendung, die nehme ich mir jedes Jahr auf und dann gucke ich die, wenn ich mal Zeit habe. Und die Einschaltquoten sprechen auch eine klare Sprache. Ja, leck mich am Arsch, da gibt's dies Jahr keine Helene Fischer Sendung. Ja. Was soll ich denn da machen über die Feiertag? Naja, es gibt zum Glück noch eine andere Tradition im ZDF. Das ist doch bestimmt das Traumschiff. Ja. Luja, sorry. Wie ich euch kenne, guckt ihr das gar nicht. Auf keinen Fall. Ich sag mal so, wenn sich das mit der Lindenstraße nicht überschneidet, dann gucke ich mir das natürlich an. Aber René, du kennst das Traumschiff, ne? Nee, ehrlich gesagt nicht wirklich. Ich habe es dreimal in den 80ern geguckt, in den frühen 80ern. Und danach habe ich beschlossen, mein Gehirn zu schützen. Und seitdem heißt es, wenn Traumschiff kommt. Ich habe so einen Zettel, da schreibe ich mir Dinge auf, die ich gern machen möchte, wenn ich in Rente gehe und da steht Traumschiff aber mit drauf. Und aus dem Fenster gucken, mit dem Kissen unter den Arm. Ein Kissen bei Amazon bestellen. Okay. Ich versuche immer noch meinen Arsch immer fetter zu kriegen. Also damit mein Arsch nicht raushält, muss, wenn ich in Rente gehe, muss der so fett sein, dass ich beim Tratschen nicht aus dem Fenster falle. Genau. Da haben wir es wieder. Mit den Witzen, warte, da habe ich auch noch einen. Meine Freundin hat den geilsten Arsch. Mich. Gut. Hammer Witz. Ich freue mich, freu mich schon auf die anderen trotzdem noch. Also falls ihr euch, achso, erstmal einen fetten Applaus für unsere tollen Witze. Die Witze kommen noch nachher, der echte Witzbattle. Da ist dann die Latte ein bisschen höher. Sag jetzt schon mal. Sehr, sehr schön. Da freue ich mich auch schon richtig. Lohnt das letzte sich also, Witzbattle da hinzuspulen. Nein, bleibt bitte dran. Ihr könnt uns gerne in anderthalbfacher Geschwindigkeit anhören. Dann müsste René nicht so lange ertragen, aber ich habe mal gehört, ich rede so schnell, man müsste mich in halber Geschwindigkeit anhören, damit man alles mitkriegt. Könnte auch sein. Ich habe doch tatsächlich irgendwie wieder ein bisschen neue Musik gefunden, irgendwie namentlich über YouTube war bei dem kleinen Bruder von Tina, der hatte irgendwie Geburtstag. Da waren wir irgendwie vor ein paar Wochen mal und haben ihm gratuliert und dann lief irgendwie was im Radio und der Song gefiel mir irgendwie, den habe ich mir dann bei YouTube rausgesucht. Last und den kann man interessanterweise tatsächlich irgendwie bei halber und bei dreiviertel Geschwindigkeit hören und da hat man dann sogar noch mehr davon. Das und gibt nicht viele Songs, wo das funktioniert. Jetzt musst du uns nur erzählen, wie der Song hieß. Der ist von Solomon und heißt Home. Okay, es notiert, hören wir mal an, aber in voller Geschwindigkeit. Testen wir aus. Ihr könnt übrigens den Podcast auch in Viertelgeschwindigkeit hören, dann klingt es, als wenn wir einen zu sitzen haben. Wie diese Faultiere bei Sumania. So, Solomon? Solomon. Können wir gerne verlinken in den Show Notes. Bringt mir ja nichts. Ich höre mir den Podcast noch nicht nochmal an. Ich habe den doch jetzt hier schon gehört. Ja, das stimmt. Ne? Ja, kommen wir zurück auf unseren ultimativen, mega geilen Jahresrückblick Corona 2020. Was ist euch in Erinnerung geblieben? Wir haben uns ja ein bisschen vorbereitet und haben mal so ein bisschen das Jahr Revue passieren lassen, sind durch unsere Shownotes geschlendert und haben mal so ein paar Sachen rausgeschrieben. Das war ziemlich interessant, weil je länger man sozusagen darüber philosophiert hat, sind uns immer mal wieder Sachen eingefallen. Und wir haben eine riesen Liste bereitgestellt, aber wir können natürlich jetzt nicht über alles von diesem Jahr reden. Aber vielleicht das ein oder andere Highlight, bringt noch mal ein paar positive Erinnerungen. Und ich fange jetzt nicht noch mal vom BER oder von der neuen U-Bahn an. Da haben wir schon genug geschwärmt. Deine persönlichen Highlights. Genau. Naja gut, es waren ja auch Berliner Highlights. Das muss man ja auch mal sagen. Wir sind ja im Podcast für Berlin. Eigentlich. Ne? Genau. So. Mein persönliches Highlight, eins meiner persönlichen Highlights dieses Jahr war, euch beide ein Stück weit begleiten zu dürfen im Podcast. Das ist ja nicht nur ein persönliches Highlight, sondern auch ein Highlight des Podcasts, weil das ist tatsächlich in diesem Jahr eine große Neuerung gewesen, ja. Eine dritte Stimme mit an Bord zu haben. Und eine echte Herausforderung. Wie meinst du das? Also im absoluten positiven Sinne, weil es ist ja schon ein Unterschied, wenn René einen Monolog hält und es war für ihn natürlich auch schwierig, als Marc dann dazu kam, dann konnte er nur noch die halbe Zeit Monologe sprechen. Ich habe es mir einfach mal angehört. Nein, also ich meine es jetzt auch schneidetechnisch. Ist es natürlich schon was anderes, wenn man zwei Spuren hat und drei Spuren. Da muss man aber sagen. Also technisch ist das auch eine Herausforderung. Definitiv. Und ja. Da haben wir, glaube ich, das uns richtig gut weiterentwickelt. Das ist wieder unser Stefan. Wo andere Leute Chancen sehen, sieht Stefan Arbeit. So ist es. So nein, da muss man auch dazu sagen, und vielleicht ist es auch der richtige Zeitpunkt, das mal zu machen. Stefan macht hier natürlich einen Bärenjob, ne? Also er macht die komplette technische Betreuung. Ich habe manchmal das Gefühl, ich stürme hier halb angezogen in dieses Thema Podcast rein und es ist alles vorbereitet, es ist alles in Bahn und wir wissen, dass wir am Ende des Tages ein fertiges Ergebnis haben. Ja, und da möchte ich mal nochmal den Applaus kurz bemühen dafür, weil das ist definitiv ein Applaus wert. Danke, Stefan. Dankeschön. Aber das kennen wir ja früher, wir haben ja schon mal zusammen gearbeitet, René, da war es ja genauso im Prinzip. Jede Wette, wenn wir nicht Corona hätten und wenn wir uns irgendwie direkt mal sehen könnten, würden wir uns ab und zu bei Stefan direkt in der Wohnung treffen und er würde uns da bewirten mit belegten Brötchen, Kaffee und Kuchen, jede Wette. Das würde er auch. Weil Stefan machen. Kümmert sich. So ist es. Hab neulich Besuch gehabt und der hat auch gesagt, Stefan, du bist ein toller Gastgeber. Ich bleibe. Nee, das nicht. So, Marc knüpft sich den Knopf zu, das heißt, er möchte was sagen. Den Hemdknopf, muss ich dazu sagen. Achtung, Ruhe bitte und weiter. Ein Highlight, es folgt ein Highlight. Ein Highlight ein von Highlight. Ein weiteres Highlight, wo unser Podcast quasi so ein bisschen eine Veränderung erfahren hat, ist, was die Verteilungskanäle angeht. Wir sind nicht mehr über die klassischen Wege erreichbar. Nicht mehr über Radio? Seit neuestem nicht mehr über Radio, die Lizenz im wurde Fernsehen leider nicht mehr. Offener Kanal. Nein, lange wurde es gefordert und wir haben nachgegeben, wir sind auch bei Spotify und ich möchte nochmal berichtigen, Marc hat ja vor zwei Podcast-Folgen schon die freudige Nachricht verkündet und hat gesagt, dass das eigentlich recht easy war und wir einfach nur nicht den richtigen Knopf gedrückt hat. Das möchte ich nochmal gerade stellen. Wir wussten schon, wie es geht. Das ist einfach eine rechtliche Sache, die dahinter steckt. Ich habe mir nämlich die, weiß ich nicht, 10 Seiten AGBs durchgelesen und manche Passagen sind halt wirklich schwierig. Da geht es dann eben nachher darum, wem gehört denn der Podcast dann eigentlich noch? Ne? Und das war so mit der Grund, warum das ein bisschen schleppend gelaufen ist. Aber da wir jetzt irgendwie nicht vorhatten, hier auch groß über Werbegelder noch was zu verdienen, wo es dann fraglich ist, darf das auf Spotify laufen oder nicht? Ist die Entscheidung jetzt ohne Anwälte gefallen und ich denke, eine richtige Entscheidung, weil der Wunsch war da. Der Wunsch war da. Wir haben gar nicht uns ein Geschenk damit gemacht, sondern euch. Naja, im Prinzip ist das ein Geben und Nehmen, ne? Ich konnte es nicht mehr hören, ey. Also es kam von vielen Seiten, ja. Also definitiv ein Highlight 2020. Wir auf Spotify und das nach wie vielen Jahren Podcast-Geschichte, Stefan? 2005? 15 Jahren. Ja. 15 Jahre hat es gedauert, bis wir auf Spotify sind. Aber man muss natürlich auch fairerweise dazu sagen, dass Anfang 2020 die meisten Dienste ja gar nicht für Podcasts gedacht waren. Und Corona hat das natürlich verändert. Dann kam Spotify und hat gesagt, wir machen jetzt Podcast. Und dann sind die anderen nachgezogen. Also das darf man ja auch nicht vergessen. Ne? Ich glaube, Amazon sind wir auch, ne? Amazon sind wir auch. Genau. Alexa, spiel den Podcast. Irgendwas ist doch immer. Da muss man versuch mal einen Satz zu formulieren, wo du die Worte, die in dem Podcast-Titel vorkommen, benutzt, aber in anderer Reihenfolge, dass der Satz total blöd klingt und mach dass du. Man trotzdem den Podcast hört. Da brauchst du nur die Schlagworte. Alex, er macht ja nichts anderes. Ja, könnte er mal machen. Könnte er mal kreativ sein. Ich hatte doch so eine Beispielsätze. Irgendwas mit Stefan. Der Podcast, irgendwas mit Stefan. Der Podcast, irgendwas mit Stefan. Irgendwas genau. Mit Stefan. Das müsste zum Beispiel funktionieren. Oder immer René. Ach so, ja, jetzt erinnere ich mich. Ja, klar. Ja. Sehr gut. Ja. Danke, René. Danke, Marc. Noch ein Podcast. Sehr gerne, Stefan. Noch ein Podcast-Highlight. Neuerung. Was? Eine Neuerung, was 2020 dazu kam. Musikquiz. Hatten wir. Ja, geboren und gestorben. Da muss es noch eine Fortsetzung geben, René. So leid es mir tut. Ein kleines Revival zumindest, ein kleines Reunion mal für eine Sondersendung. Da haben wir schon mal ein Vorhaben für 2021. Ja, danke schön für die Aufgabe. Steht auf meinem Notizzettel. Da muss man dazu sagen, dieses Highlight aus 2020 ist tatsächlich auch verbunden mit einem persönlichen Highlight bei mir. Mhm. Nämlich die Musikproduktion am Rechner oder anders, wie sagt man? Computer. Computermusik? Nee, digitale Musik. Also nicht mit hier Klampf in der Hand. Elektronische Musik, genau. Das war zum Beispiel ein Highlight für mich. Das ist Anfang des Jahres, also ist das losgegangen und das hat einiges, bei rumgekommen. Ich möchte nur auf den Diss-Song für Corona hinweisen. Eins dieser großen Ergebnisse aus dieser 2020-Neuerung. Und das Musikquiz natürlich, was auch sehr gut angekommen ist auf verschiedenen Kanälen. Ja, schauen wir mal. In der nur Highlights hier. Ich kann mich auch an Highlights erinnern, wo wir noch unterwegs waren. Wo wir nicht hier im Studio, wollte ich gerade sagen, wo wir nicht zu Hause aufnehmen mussten, sondern wo wir noch draußen ja an der frischen Luft waren. Eigentlich kann man das als Highlight sehen, ne? Für mittlerweile, dieses Jahr. Ja. Ja, so traurig das ist. Da fielen mir die Termine beim Geocachen und auch beim Fernsehen ein, was ich richtig cool fand, René. Ja, also das Geocaching-Highlight, das ist mir auch noch in Erinnerung, weil das hatte mit Höhe zu tun. Mir war so kalt, ey. Das war mitten im Januar, sind wir zwei Stunden durch den Wald gestiefelt. Ja. Stefan hat mich auf Bäume gejagt. Da muss ich nochmal mich bei Vanessa bedanken, dass sie mir einen schönen heißen Kaffee danach gemacht hat. Ja. Wie ist das eigentlich, diese Videoteaser? Gibt es die als Beiträge bei Instagram oder müssen wir die nochmal ausspielen? Weil ich habe mir die neulich mal angeschaut und sind sehr schöne Erinnerungen und schöne Blicke hinter die Kulissen. Und vielleicht auch ein bisschen für uns intern eine Anregung, in der Richtung weiterzumachen, sobald das möglich ist. Ja, da freue ich mich. Sobald das rechtssicher ist. Auf den Tag freue ich mich, die erste Sendung, wo wir wieder draußen sind. Da bin ich mal gespannt. Können wir schon mal unsere Tipps abgeben. Und um auf RBB noch kurz zu sprechen zu kommen, was du gerade angedeutet hast, auch eine Mega-Erfahrung direkt in einer Fernsehregie zwischen zwei Aufzeichnungspausen. Eine Pause zwischen zwei Aufzeichnungen. Ja, so das ist besser. Ja, klingt irgendwie wahrer, ne? Also überzeugender. Nee, er war richtig cool in der Tonregie, quasi im Tonraum, in der Regie, dort einen Podcast aufzuzeichnen. Ja, war auch für mich, der eigentlich mit dem Thema relativ eng ist, eine sehr schöne Geschichte. Weil du warst ja vorm Krieg beim Fernsehen. Und danach kurz. Ja. Marc, was war noch ein Highlight für dich dieses Jahr? Auf jeden Fall podcast-technisch die Spieleabende, die wir veranstaltet haben. Ja, da können wir mal ein paar Leute grüßen. Kriegen wir die noch zusammen? Peter natürlich ganz vorne mit dabei. Helvi. Sarah. Den Geobastard. Marco, Anja. Vanessa natürlich. Mhm. René und Marc. Und hier aus Hamburg. Und dieser Stefan. Ah, Sascha. Ja. Ja, auch eine coole Sache. Für die es noch nicht erlebt haben. Wir spielen, weil ja Corona war und ist, über irgendwelche Videochat-Dienste tolle Spiele, die wir uns ausgedacht haben. Und das war mal ein schöner Abend. Also mehrere schöne Abende werden wir definitiv wieder aufgreifen, weil das sollte Corona-unabhängig laufen. Ja, haben wir jetzt auch eine Weile pausiert. Ich glaube, es wird mal wieder Zeit. Können wir doch als Silvesterersatz einbauen. Genau. Ihr müsst ja Silvester eh alleine zu Hause feiern. Da können wir uns auch hier zusammenschalten. Es wird nicht geböllert. Stattdessen heißt es Spieleabend. Ja, mit eurem nicht? Lieblingspodcast. Kann man ja mal überlegen. Ja. Coole Idee. War richtig schön. Haben wir auch gut vorbereitet. Muss ich mal das Kompliment von vorhin zurückgeben, René. Ja. Ne? Hat ja nicht viel zu tun in der Corona-Zeit. Naja, gut. Ja, würde ich jetzt nicht so sehen. Marc, hast du noch ein Highlight unabhängig vom Podcast, was dieses Jahr so anlag? Ja, ich habe noch ein Highlight irgendwie aus meinem beruflichen Umfeld. Ich habe ein Riesenprojekt irgendwie fertig gebracht, sehr erfolgreich. Ja, gerockt hast du das Ding. Ja, das hat echt bald. Wie lange lief das Projekt? Na, das hat fast ein Jahr irgendwie gedauert von der ersten Planung jetzt bis bei den Knopf gedrückt haben, bis die Website der Firma, für die ich arbeite, bis die irgendwie komplett neu designt wurde. Das hat bald ein Jahr gedauert und ja. Kann man auf jeden Fall stolz drauf sein, ne? Und ich meine, du hast es ja nahezu alleine gemacht, so wie ich gehört habe. Ja, in großen Teilen. Ja, da würde ich sagen, können wir jetzt auch mal applaudieren für Marc. Ui, danke. Für deine Highlights. Sehr schön. Ja, ich überlege, hier steht noch ein großes Stichwort mit Corona. Wollen wir da mal die Stichworte aufzählen? Weil das haben wir ja alle, glaube ich, noch im Kopf, oder? Also Stefan hat die Liste jetzt gerade, vor Augen. Was den Podcast betrifft, extrem runter reduziert. Da gab es natürlich vieles mehr. Aber wir sind knapp in der Zeit, weil das wird was, was sich nicht verändern wird. Wir werden bei einer Stunde bleiben. Wir versuchen es zumindest. Ich habe die Uhr gerade gesehen, meine Güte. Genau, Corona. Corona hat auch einige Highlights mit sich gebracht, ne? Dinge, an die wir uns wahrscheinlich tatsächlich 100 Jahre noch erinnern werden, weil sie einfach so absurd sind. Ich möchte nur kurz Klopapier und Nudeln in Erinnerung rufen. Und Glühwein. Die wahrscheinlich beste Suppe der Welt, Klopapier mit Nudeln. Ja. Es gab alles, aber kein Klopapier und keine Nudeln. Ja, der eine Stichpunkt, der ist mir ja nach wie vor nicht ganz klar. Das hatten wir schon in Folge 30 mal gesagt. Wenn ihr mal drauf achtet, wenn Schaltungen im Fernsehen bei Sendungen sind, die irgendwie online per Skype oder so gemacht sind, also die Qualität ist doch nach wie vor kacke, sage ich jetzt einfach. Aber ja, interessanterweise. Das ist ja wie bei René zu Hause, also wirklich. Na, wir haben das Problem gefunden, vielleicht sollte ich die mal beraten. Ja. Aber ganz ehrlich, Fernsehen verwundert mich immer wieder. Man hat echt das Gefühl, Fernsehen hing komplett hinterher. Ja. Also wenn ich mir eine Live-Schalte im Fernsehen angucke heute, das könnten wir sein. Also man sieht die Cutscenes durchs Bild laufen. Es ist wirklich unglaublich, was dem Fernsehen, was alles kontrollieren will, jede Sekunde, die gesendet wird. Ja. Und dann kommt da so ein Unfug bei raus. Das ist schon ein bisschen peinlich. Und ich glaube, das hat jede Firma mittlerweile besser auf dem Kasten. Und die machen das erst seit einem halben Jahr. Ja, wenn man nicht alles selber macht. So sieht's aus. Und natürlich hat das Corona-Jahr, ich sage jetzt schon Corona-Jahr, unser Zitate-Mensch Marc geprägt. Nämlich mit einem ganz berühmten Satz. Die Anzahl der Fragen ist größer als die Zahl der Antworten. Ja, eigentlich können wir an der Stelle Schluss machen, weil ich finde, das ist okay. Da können wir einfach nochmal Applaus dafür. Ja. Das ist eigentlich, bringt das ist dann wie der Hammer auf dem Nagelkopf. Mir fehlen die Worte. Ja, das trifft den Nagel auf den Kopf, das wollte ich sagen. Ich könnte fast heulen, aber es ist sehr gut, Marc. Dankeschön. Da hast du mal rausgehauen, ich sag dir. Da werden wir in 10 Jahren noch von sprechen. Wahrscheinlich. Genauso wie wir in 10 Jahren wahrscheinlich dieses Thema Homeoffice, das ist ja auch das Corona-Ding schlechthin. Ja. Das werden wir wahrscheinlich in 10 Jahren tatsächlich auch noch ohne Corona haben. Ich glaube. Ich hoffe es. Dafür wurde es Zeit, weil die meisten Jobs sind halt einfach darauf ausgelegt, dass das möglich ist. Vielleicht ist das einfach nur eine gute Übung im Moment. Gucken wir mal, was davon bleibt. Ich habe da auch unterschiedliche Wahrnehmungen zu mitgekriegt. Also am Anfang war es halt so, dass alle so, dann stürzte das in Begeisterung. Und mittlerweile kriege ich mit, dass es doch schon wieder einige nicht so sicher sind, ob das der Weg ist. Wir gucken mal, was bleibt. Auf jeden Fall können wir von Innovation an der Stelle sprechen. Die Arbeitsmodelle, absolut, auch die Technik, viele Ideen kommen irgendwie auf. Und in dem Zusammenhang spreche ich ganz gerne von dem Krieg in Europa in unserer Generation. Also wir haben jetzt keinen echten Krieg, ja, wir haben den Krieg gegen das Virus, wenn ihr so wollt. Aber in Kriegs- und Krisenzeiten wird offensichtlich die Kreativität beflügelt und Veränderungen brechen sich Bahn, die sonst 10 oder 20 Jahre brauchen würden, innerhalb kürzester in der Zeit. Not, in der Not wird man erfinderisch, sagt man ja nicht umsonst. Ganz genau. Ja, aber stellt euch vor, wir hätten vor 10 Jahren, wäre das Coronavirus hier aufgetaucht. Oh Gott, da hatten wir noch Windows 95, oder? Na. Das hätten wir auch irgendwie gerockt bekommen. Da hätten wir auch in jedem Meeting einen Bluescreen gehabt. Nee, ich glaube, dass, also ich glaube schon, dass es so eine Art Katalysator ist, ne? Ja. Also, dann wäre es halt vor, was sagst du, vor 5 Jahren, dann wäre es vor 5 Jahren besser gelaufen, also angelaufen. Überleg mal, wie lange gibt es denn Skype schon? Diese Videotelefonie, die jetzt auf einmal zum Bestandteil von vielen Jobs wird, die gibt es doch nicht erst seit gestern. Ja, das habe ich mich auch immer seit Jahren gefragt. Mit der Erfindung des Internets möchte ich doch meinen ganzen Skype schon, oder? Ja, das gibt's schon ewig. Also ganz so lange ist das nicht, ne? Also die Technik hat sich irgendwie nie so wirklich durchgesetzt. Ich sehe auch viele Leute irgendwie, also oder sagen wir es mal so, ich sehe eigentlich niemanden auf der Straße mit seinem Handy Videotelefonieren. Das macht einfach keiner. Doch, ich weiß nicht, es sind keine Deutschen, sage ich jetzt mal, politisch korrekt. Ach, du meinst Personen mit Migrationshintergrund? Ja, sehe ich öfter auch im Bus, die dann sozusagen das Handy weghalten. Und die haben dummerweise auch keinen Kopfhörer bei. Ja, das passiert leider auch, muss man dazu sagen. Aber doch, es gibt schon welche, die das machen. Und da frage ich mich immer, warum haben die so schnelles Internet? Was soll das? Genau. Übrigens noch ganz kurz, Skype gibt es seit 2003, ne? Ja. Und so. Ja, schnelles Internet. Definitiv. Das hat ja René heute noch nicht. Doch, ich habe das Problem noch gefunden. Aber nicht über WLAN. Na und, ich brauche über WLAN kein schnelles Internet. Ich schließe mein Handy ans Kabel. Ja, und natürlich eine wichtige Sache in Corona-Zeiten sind die Helden des Alltags. Applaus für die Helden des Alltags, für die Kassiererin bei Rewe, Netto, Edeka oder für die Schwestern in der Notaufnahme und die Ärzte im OP-Saal. Oder was gibt's noch für die Busfahrer, Straßenbahnfahrer, U-Bahn- und S-Bahnfahrer und Fahrerinnen? Wir erinnern mal unsere Hörer daran, dass man seinerzeit irgendwie auf den Balkon ging und zu einer bestimmten Uhrzeit applaudierte. Ich wollte gerade sagen, ich gehe mal. Ach nee, ich habe ja gar keinen. Ich bleib lieber sitzen. Hat einer von euch praktiziert? Nein. Ich höre wenig Fernsehen, gucke wenig Fernsehen und höre wenig Radio. Ich habe das gar nicht so mitbekommen. René guckt wenig Radio, was willst du machen? Ja, aber ganz ehrlich, Applaus an alle, die den Laden am Laufen halten. Und das sind ja nicht nur die Berufe, die da so in den Vordergrund gehoben werden. Ich finde es okay, wenn die mal ihre, 4 Sekunden Fame bekommen, zu Recht und berechtigterweise, ne? Aber da können wir uns, glaube ich, auch selber applaudieren. Ja, letztendlich war ja damals auch der Hintergrund, dass man auch natürlich darauf aufmerksam machen wollte, dass möglicherweise der ein oder andere systemrelevante Beruf nicht gerade geil bezahlt ist. Und man hatte ja jetzt, das ist wie mit dem Homeoffice-Thema, man hatte ja jetzt 6 Monate Zeit, was dran zu ändern. Mindestens. Okay, dann würde ich sagen, da gibt es auch nochmal Applaus von unserem virtuellen Publikum für alle Pflege und anderen Kräfte, so wie es hier steht. Fühlt euch gedrückt. Genau. Und this is for you. Applaus. Das ist euer genau, Applaus. Genau, genau. Ja, aber ist auch irgendwie leider untergegangen. Ziemlich schade. Reden wir mal nicht über Corona, oder? Wir reden genau. mal Genau, was hat denn das Jahr sonst noch zu bieten gehabt? Ja, was hat denn das Jahr sonst noch zu bieten gehabt? Keine Fußball-EM, kein Olympia. Krass, oder? Mehrwertsteuersenkung. Jahrelange Vorbereitung okay. für den Arsch. Nein, wird ja nachgeholt nächste Woche. Nächste Woche wollte ich sagen. Da steht da drauf, freuen wir schon auf die Olympischen Spiele 2020 im Jahre 2024. Naja, nee, nächstes Jahr wird es alles nachgeholt. Ja. Das wissen die jetzt schon, die sind aber sehr mutig. Also ich merke wirklich, René hat so ein Informationsdefizit, ne? Ja, es ist halt schwierig bei den vielen News, die gerade so reinkommen, die wahren News rauszufiltern. Vielleicht musst du deine Bildschirmzeit mal erhöhen. Das ist zum Beispiel mein persönliches, das ist ein persönliches Highlight für ja, mich. Ja, ne? Deswegen habe ich es ja angesprochen. Ja. Diese Aufmerksamkeit auf die Bildschirmzeit. Wir haben euch ja angeregt, selber mal ins Handy zu gucken und eure Bildschirmzeit auszuwerten und dann einen Schreck zu bekommen und euch dann klar darüber zu werden, warum ihr keine Freunde habt und eure Kinder mit 12 Jahren schon ausziehen wollen. Ja, das bringt ihm nichts, wenn man nur mit seinem Handy ins Bett geht. Ja, genau. Und dann beschweren, dass es im Bett nicht läuft. Ja, genau. Also das Handy. Ja, wir hatten Anfang des Jahres, gab es ja einen großen Aufschrei in Deutschland und Corona hat das Thema irgendwie voll verdrängt, ne? Kassenbonpflicht, sagt euch das auch noch was? Jo. Die Bäcker-Stories, da meine ich jetzt nicht Boris Becker. Da habe ich mich schon gefragt, ja, ob das tatsächlich mittlerweile schon wieder abgeschafft wurde, weil wenn, habe ich es gar nicht mitgekriegt oder das ist mittlerweile so in Fleisch und Blut übergegangen, dass ich mich daran überhaupt gar nicht mehr störe. Na, ich glaube, letzter Stand war ja, dass die Kassierer fragen müssen, ob du einen Bon haben willst. Nee, warte mal, nee, das wurde dann abgeschafft, da war es so, sie müssen ihn dir geben, aber mittlerweile bei mir fragen sie wieder. Ja, siehst bei mir du? Auch. Da fällt mir ein, ich war heute beim Bäcker, hab mir meinen Mittag dort geholt und ich habe keinen Bon gekriegt, er hat auch nichts gesagt. Skandal! Okay, Stefan, dann weißt du, was du morgen früh machst? Du gehst morgen früh zum Bäcker und sagst, entschuldigen Sie, ich war gestern hier gewesen. Sie hatten vergessen, mir meinen Kassenbon zu geben. Mhm. Ja. Nee, ihr wisst, dass der Kassenbon nicht biologisch abbaubar ist in den meisten Fällen, ne? Weil es Thermosublimationspapier ist. Das ist absolut richtig, ja. Oh, ein Fachbegriff, der mir über die Lippen geht. Als sag's doch mal auf Deutsch, bitte. Thermopapier. Und das Problem bei Thermopapier hat noch andere Probleme. Also erstmal ist es gar kein richtiges Papier, das verrottet nicht richtig. Das muss richtig gelagert und, werden. Und die Schrift, die darauf gebrannt wird, die bleicht aus, ratzifatzi. Das heißt, wenn du das archivieren möchtest für dein Haushaltsbuch, ist es besser, wenn du das Zeug erstmal kopierst. Das heißt, du hast dann den doppelten Abfall. Das ist so geil. In 200 Jahren finden irgendwelche Archäologen diese Papierschnitzel. So weiße Papierstreifen, wo ein Strauf ist und sagen sich, die waren ja damals blöd, die haben lauter so eine weißen Papierstreifen gehabt. Wofür? Die haben anhand der Länge, haben die bezahlt, weißt du? Da wird bei jedem Artikel auf den Knopf gedrückt, dann wird dieser Papierstreifen länger und dann wird abgeschnitten und dann wird gemessen und so lange wie der Papierstreifen ist, das musst du bezahlen. Exakt. Das werden die denken, wird so gewesen sein. Wahrscheinlich werden die denken, oh, das war das Geld früher. Je länger der Streifen, desto mehr war der wert. Ja, zum Beispiel. Na? Da muss man, guck dir mal so einen Kassenbon an, kauf mal zwei Artikel und dann guck dir mal den Kassenbon an. Es ist ein Witz, ey. Da hast du das Gefühl, da stehen die AGBs irgendwie noch auf der Vorderseite mit auf dem Bon drauf, so lang ist der. Ja, das ist auch ein sehr interessantes Thema. Das können wir in 2021 auch nochmal besprechen. Warum die Kassenbons immer so groß sind, so lang. Weil da man ja nur zwei Artikel kauft. Weißt du? Ja, ja. Aber ach ja. Ich vermute ja, dass da mittlerweile mehr Informationen drauf sind. Mehr Werbung. Werbung zum einen, Gutscheine für den nächsten Einkauf. Der Einkauf wird aufgeschlüsselt in Kategorien, die sich das macht der Laden tatsächlich genau aufgeschlüsselt. Wie viele Punkte hättest du jetzt gemacht? Damit du leichter dein Haushaltsbuch führen kannst. Ja, genau. Entschuldigt mich. Oh, es ist kein Corona. Sehr professionell. Genau, also Pflichten sind immer was sehr Lustiges. Gibt es noch andere Pflichten dieses Jahr? Pflichten? Ja, Masern, Impfpflicht. Ja, ja, da nein, haben wir ja stopp, schon wieder. Da muss ich Einspruch. Man soll nur die Kinder impfen, die man behalten möchte. Der René, ein Knaller. Ja, ein Knaller. Da habe ich, nachher auch noch einen passenden Witz dazu. Okay. Ich hoffe, ich habe dir nicht weggenommen. Ja, Masernimpfpflicht. Mhm. Gut. Also das ist passiert, so ein richtiges Highlight war es nicht. War kurz nee. In der Diskussion in der Öffentlichkeit, aber ist auch schnell wieder in der Versenkung verschwunden, habe ich so das Gefühl gehabt. Oder ist genau, es bei euch anders in der Erinnerung? Nee, war mal kurz in den Medien, aber im Prinzip gab es jetzt nicht irgendwie groß Negativpresse dazu, habe ich das Gefühl. Ja, ist jetzt auch nicht so ein geiles, also so ein Reißer-Thema irgendwie. Naja, und letztendlich hat Corona ja dann die Schlagzeilen geklaut. Ärgerlich. Ja. War aufs falsche Pferd gesetzt. So ist es. Gut, aber eine Pflicht, die, weil du schon wieder Corona, ey, du sagst immer Corona, wir kommen von diesem Thema nicht weg. Maskenpflicht. Jetzt habe ich mich, ich war neulich im Rossmann und da wurden auch Masken verkauft. Da dachte ich so, als Hersteller von diesen Gesichtsmasken, die man sich aufträgt aufs Gesicht, das muss man doch marketingtechnisch voll mitnehmen, oder? Es gilt eine Maskenpflicht. Du kannst den Leuten jetzt Gesichtsmasken verkaufen. Mhm. Es gibt echt kreative Masken und lustige Masken. Hier geht's aber meine, um Masken, Stefan, aus die Creme. Auftragen, die Crememaske, so, ja. Die Schönheitsmaske, die Beautymaske, ja. Weißt du? Wenn du dich dann vergriffen hast und zu Hause die dann aufsetzen willst. Ja. Das machen wir. Wir machen den nächsten Podcast unter falscher Wahrnehmung der Maskenpflicht. Wir machen so eine Gesichtsmaske und gehen dann alle zusammen vor die Tür. Und wenn wir angehalten werden, sagen wir, wieso? Wir haben noch eine Maske drauf. Ja, wobei das auch dann, so eine Sache die ist. Die Aufzeichnung machen in der Gefangenen-Sammelstelle. Ihr dürft gespannt sein. Genau, ja. Da sehen wir uns ja wenigstens. Also können wir wenigstens zueinander kommen, oder? Aber wir treffen uns in der GESA. Jeder geht bei sich los. Nehmen wir ein Mikro mit. Oh, René, haut er die Fachbegriffe raus? Mhm. Hat der Herr vielleicht schon Erfahrung damit? Mit der GESA? Nee. Ich kann mich nur erinnern, warum hast du mich nicht angerufen? Ja, die GESA hatte mein Handy. Ach so, dann geh doch zu deiner GESA. Mhm. Ja, Maskenpflicht ist ja mehr so ein allgemeiner Begriff. Letztendlich wird es ja mittlerweile auch als Mund-Nasen-Schutz spezifiziert. Ne? Ja, wir hatten da rechtliche Probleme. Sozusagen. Ja, wenn ich so rüberschaue, wir haben natürlich noch viel mehr Highlights aus diesem Jahr, aber dafür reicht natürlich die Zeit nicht. Lass mal gucken, was noch geht. Ja, guck doch mal. Fällt dir noch irgendwas ein? Ich habe die Kategorien hier genauso vor der Nase wie du. Also ich erinnere mich zum Beispiel an September. Das, und gerade wird live geprüft, was man noch mit reinnehmen könnte und was nicht. Ja, der Super-GAU mit dem Katastrophenalarm, mit der Katastrophenalarmübung, die ja ab jetzt immer im September stattfindet. Allerdings unter anderem Übung, weil derjenige, der das ja wohl geleitet hat, der musste wohl seinen Hut nehmen, weil das nach hinten gegangen war. Und das war eine einzige Katastrophe offenbar. Aber das war ein komplettes Katastrophenjahr. Da hätte ich jetzt auch nicht gewusst, wie ich das mit dem Alarm noch herausheben soll. Ansonsten politisch? Der Mietendeckel. Zum Beispiel ein Thema, Marc. Speziell für Berlin ein Thema. Ja. Ja, der geht uns alle an. Oder naja, vielleicht nicht wirklich alle, aber mich schon sehr ich viele. Nicht. Nein. Bitte, dich vielleicht ja? Vielleicht gibt es ja dazu noch ein Update in einer der nächsten Folgen. Marc, hat sich da was getan? Nein, es sich da habe ich noch festgestellt, dass wir sind hier wohl in einem Haus, was wohl als sozial gefördert gilt. So Sozialwohnung, wenn ihr so wollt. Mhm. Und das ist eine recht seltsame Nummer, weil es ist kein Sozialbau im klassischen Sinn, sondern man hat uns damals gesagt, es gibt hier eine EU-geförderte, eine EU-Förderung irgendwie auf die Mieten, deswegen sind die etwas günstiger, aber die wird im Laufe der Jahre, ist die ausgelaufen. Ja. Also wir zahlen jetzt ganz normale hohe Mieten, aber nichtsdestoweniger gilt das immer noch als Sozialbau, deswegen greift bei uns der Mietendeckel nicht. Auf Deutsch. Also wir werden das Thema nochmal im Detail auseinandernehmen, damit das jetzt hier nicht so oberflächlich behandelt bleibt und ihr die falschen Schlüsse zieht. Genau. Und dann vom Anwalt steht und uns erzählt und dann auf uns zukommt und weil wir hier Halbwissen gestreut haben. Ja. Und dann steht hier noch auf unserer Liste Brexit muss gehen und Trump forever. Oder habe ich das jetzt vertauscht? Brexit wird so ein Flughafenthema. Wie? Brexit wird so ein Flughafenthema. Brexit wird zum Flughafenthema? Das die verstehe wird ich nicht. Flughafen, das wird sich ziehen. Das wird sich noch eine Weile ziehen. Ach so. Der Ausschmeiß, der wird dauern noch so ähnlich. Weil der so teuer über wird, Brexit der Brexit. Können wir, über Brexit können wir dann auch noch mal reden, wenn es dann passiert. Hm. Also, das wird sich wohl noch. Ist wie so ein Kaugummi, ne? Ja. Ja, okay. Wir sind schon recht fortgeschritten. Vielleicht kann man auch noch mal, müssen natürlich ein bisschen traurig jetzt sein. Es sind ja auch viele Stars und Künstler von uns gegangen dieses Jahr. Vielleicht kann man noch mal ein paar aufzählen. Die haben wir jetzt eine Weile gesammelt. Ganz aktuell ist ja auch wieder einer gegangen. In einem schönen Alter, 92 Jahre. Gott hilf Fischer. Man hat so lange nichts mehr von ihm gehört, ne? Aber so in meiner Jugend war der schon ein Thema. Ja, in meiner auch. Und also bei mir ist es eigentlich jedes Jahr ein du Thema. Bist ja immer schon zu älter. Weihnachten, weil meine deine. Mutter hat eine Lieblingsschallplatte für Weihnachten und sie laut und der Titel der Schallplatte heißt Weihnachten mit den Fischerchören. Ja, genau. Daher kommt nämlich. Das ist wie bei den Hoppenstedts bei Loriot. Ja. Da wird zu Weihnachten immer die Schallplatte aufgelegt. Das hat Tradition. Wollte ich gerade sagen. Also Weihnachten hat halt wirklich viel mit Tradition zu tun. Na? Wer ist da noch von uns gegangen? Fips Asmussen, klar. Da seid ihr natürlich. Das hat sich ja durch die Folgen gezogen. Ja. Ist Sean Connery 90 Jahre, auch ein Alter. Ja, das stimmt. Karl Dall mit 79. Ja. Ist okay. Eigentlich ganz schön. Der Jüngste muss hier in der Liste ist Diego Armando Maradona. Oder wie Marc sagen würde. Die Hand Gottes. Ja. Aber der hat ja sicherlich auch nicht nur die 60 Jahre gelebt, nachdem er gestorben ist, sondern wahrscheinlich zusammengenommen waren es mehr als 60 Jahre. Was meinst du? Der hat die voll ausgekostet. Also ja. Der hat wahrscheinlich so viel gelebt wie sonst ein 120-Jähriger. Ich habe ihn verstanden. Das ist etwas, was David Prowse über sich wahrscheinlich nicht sagen könnte. Der ist mit 85 Jahren gestorben und ihr werdet ihn wahrscheinlich so nicht kennen. Er war der erste Darsteller von Darth Vader in Star Wars. Und kurioserweise hat eine Bekannte, die backt immer viel Torten und die hat einen Auftrag für einen Bekannten sozusagen eine Darth Vader Torte gebacken. Und kurze Zeit später kam diese Meldung von dem Tod des Schauspielers und ich muss jetzt immer, habe jetzt immer die Assoziation im Kopf. Immer wenn irgendwie über Darth Vader gesprochen wird, muss ich an die Torte denken. Da denke ich an Kuchen einfach. Das ist nichts Schlimmes. Da muss man sich auch nicht für schämen, Stefan. Lass es raus. Ja. Oh, Darth Vader. lecker. Lecker. So sieht es nämlich aus, ne? Ich grübel immer, wie der Tag für David Prowse gewesen ist, als er gehört hat, dass er den Film mitspielt. Die haben ihn garantiert angerufen und gesagt, hey, du machst bei Star Wars mit. Und er hat gesagt, ja geil, aber du trägst eine Maske. Man sieht ja nicht viel von ihm. Ja. Gar nichts. Ist das geil, jemanden zu spielen, den man nicht sieht? Hat Vor- und Nachteile sicherlich. Das stimmt, du kannst mit den öffentlichen Verkehrsmitteln fahren. Seine Stimme wurde ja auch nicht benutzt. Da wurde doch ein anderer Schauspieler, hat seine Stimme geliehen. Deine Stimme wird auch nicht benutzt. Ach, und die Sache der Traurigkeiten nimmt natürlich kein Ende, denn der eine oder andere von unseren Zuhörern war bestimmt ein glühender Verehrer der Fernsehsoap Lindenstraße, die dieses Jahr abgesetzt wurde. Stefan ist einer von euch. Ich hab's nie geguckt. Niemand hat das hier geguckt. Niemand kennt, also das kennt auch niemand. Also ich gucke ja auch nicht GZSZ oder Berlin Tag und Nacht, aber die Geissens zum Beispiel. Weil es alles gleichzeitig läuft. Ne? Und die Bachelorette natürlich. Natürlich nicht, nein. Aber da haben wir schon ein Thema für nächstes Jahr. Da müssen wir mal hier Tacheles reden. Was gucken wir wirklich im Fernsehen? Da bin ich mal gespannt. Oh, das wird ein Outing-Podcast. Ja, ich glaube auch. Hey, ich hoffe, den Podcast hören dann meine Freunde nicht. Dann werdet ihr wahrscheinlich feststellen, dass wir genau wie ihr nur ganz normale Menschen sind. Genau. Die auch so ihre Geheimnisse haben. Ja, also ich weiß ja auch, dass ich ein normaler Mensch bin, weil wenn ich Blut spenden gehe, da kommt eine rote Flüssigkeit raus aus den Adern. Gut. Das war jetzt fies, ne? Am langen Arm verhungern lassen. Genau. Ihr seid so unkollegial, weißt du? Wisst ihr? Deswegen wir switchen einfach. Ja, mach mal. Weil das Jahr neigt sich dem Ende, Podcast-Folge 48 noch nicht. Denn eine Tradition darf natürlich nicht fehlen. Wir müssen. Auch ein 2020-Highlight. Ja, wir müssen Witze erzählen. Ich freue mich schon den ganzen Tag drauf. Ich habe nämlich wieder gute rausgesucht. Na, und steht ja jetzt die Begeisterung gerade nicht ins Gesicht geschrieben. Ja, dann Stefan, allein für, wir wollen die Erwartung dann mal jetzt hochschrauben. Applaus schon mal vorab für Stefan seine Witze, die gleich der absolute Knaller werden. Ich lege den nochmal rechts ranzufahren, das Autoradio auszumachen. Ja, ich lege den Applaus nicht so weit weg, weil den muss ich am Ende ja nochmal einspielen wahrscheinlich. Also Witzbattle Folge 48, Bühne frei, würde ich sagen. Soll ich wieder anfangen? Na, was ist das für Tradition? Sehr gerne. Wir sind bei Tradition. Okay. Sag mal, was hat deine Frau eigentlich gestern Abend gesagt, als sie voll trunken nach Hause kam? Nichts. Und die beiden Zähne wollte ich mir eh ziehen lassen. Aus dem Leben. Ja, früher hat Oma mal gesagt, hör auf zu butzen, das Christkind kommt vorbei und nicht das Gesundheitsamt. Dieses Jahr könnte das tatsächlich ein bisschen anders sein. Stimmt. Ich höre den Applaus im Hintergrund, deswegen glaube ich, war der gut. Den spiele ich ganz leise ein. Ja. Zögerlich. Ja. Zwei Kühe auf der Weide. Warum schüttelst du dich die ganze Zeit? Ich habe morgen Geburtstag und muss mal schnell die Sahne schlagen. Naja. Ich fand geht gut. In Ordnung. Geht in Ordnung. Da ist ein Mann im Wasser und der brüllt, Hilfe, Hilfe, ich kann nicht schwimmen. Ein Polizist kommt vorbei und der ruft ihm entgegen, ich kann auch nicht schwimmen, mache ich deswegen so einen Lärm? Gut. Gut. Sag mal, du hast doch die gleiche Wohnung wie ich. Weißt du noch, wie viele Tapetenrollen du damals benötigt hast, als du den Flur tapeziert hast? 13 Rollen. Eine Woche später. Du, ich habe jetzt auch meinen Flur tapeziert. Irgendwie sind von den 13 Rollen noch 17 übrig geblieben. Ja, war bei mir damals auch so. Bisschen versaut, aber trotzdem lustig. Also du hast den Witz ein bisschen versaut. Aber es ist nicht so schlimm. Geht ja in Ordnung. Hat er ja nicht gemerkt, wa? Was hast du versaut? Hörst du beim Anhören dann. Jetzt kommt übrigens der Witz, den ich vorhin schon geteasert habe, in Bezug auf die Kinder. Ne? Du Schatz, ich hätte ja echt nicht gedacht, dass unser Sohn es mal so weit schaffen würde. Stimmt, das Katapult ist wirklich geil. Hol mal unsere Tochter. Sehr schön. Der Richter zum Bankräuber vor Gericht. Nun nennen Sie mir schon endlich den Namen Ihres Komplizen. Niemals. Oder glauben Sie, ich verpfeife meinen eigenen Bruder. Sehr schön. Ja, seit dem Homeschooling wird mein Sohn viel mehr gemobbt als vorher, der Fettsack. Da muss ich mal korrigieren. Auch das ist natürlich ein Corona-Phänomen, das Thema Homeschooling. In Deutschland ist Homeschooling offiziell verboten, weil dafür gibt es Schulen. In Berlin heißt es irgendwas mit L. Also es gibt einen alternativen Begriff dafür, weil offiziell ist Homeschooling nicht erlaubt in Deutschland. Mir fällt die Abkürzung leider nicht mehr ein, aber gucken wir mal. Wir haben ja noch eine Weile damit zu tun. Machen wir erstmal weiter mit einem coolen Witz. Der Ehemann zu seiner Frau, mit der neuen Brille siehst du ja total hässlich aus. Sie, ich habe doch gar keine neue Brille. Aber ich? Ja, der hat euch gefallen, ich merke es schon. Tja, das war's schon. Wie? Na, jeder heute ist Jahresende. Ich habe mich vorbereitet. Ich habe hier noch einen ganzen Sack voll Witzen. Ach so? Das ist natürlich auch höchst kollegial, dass du René und mich da ich kenne euch nicht. Ich drauf ich vorbereitet hast. Ich sag nur Schneckenwitze. Ich habe noch einen. Was war das? Naja, gut. Also dann, wie wär's dann mit Chef hier, der Pulli, den wir hier verkaufen, die Dame lässt fragen, ob er einläuft. Passt ihr denn der Pulli? Nö, eigentlich ist er ein bisschen zu groß. Dann läuft er ein. Oh gut. Ich habe das ist kein Witz, sondern ich habe das im Netz gefunden, will es einfach mal zum Besten geben. Seine durchlaucht Angela Merkel, Königin zu Deutschland, durch Volkesgnaden, lässt die Kunde verbreiten, Trunkenbolde und anderes Gesindel haben sich deshalb des Nachtens zu verbergen, um der grasierenden Sieche Einhalt zu gebieten. Schon fertig, oder? Ja, damit kann man Querdenker, hätte man die Zahl der Querdenker reduziert, wenn man das auf die Form oder auf die Art und Weise kommuniziert hätte. Hm. Okay. Ja, also ich habe noch eine Weisheit, ne? Raucht die Kuh wie ein Kamin, ist kurzschluss in der Melkmaschine. Kann man machen. Ja. Gut, der Applaus ist verhallt, das heißt, wir sind fertig mit dem Witzbattle für diese Folge. Für dieses Jahr, muss man sagen. Mensch, dieses Jahr. Wir sind fertig für dieses Jahr, liebe Hörer und Hörerinnen. Tja, 2020 geht zu Ende. Bleibt sauber da draußen, bleibt stabil. Wir haben eine gute und eine schlechte Nachricht. Die schlechte zuerst, wir hören uns dieses Jahr nicht mehr. Die gute ist... Wir hören uns dieses Jahr nicht mehr. In 2021 sind wir natürlich wieder jeden zweiten Montag für euch da. Mit René, mit Marc auch ab und zu und mit Stefan. Habe ich das jetzt richtig erzählt? Ich glaube schon. Wir werden mal sehen. Wenn sich das anders ergibt, dann werdet ihr das ja auch rechtzeitig erfahren. Das hört ihr dann ja auch, ne? Film, Funk und Fernsehen werden euch darüber informieren, ob das hier alles so weiterläuft. Genau. Das werden wir dann schon verbreiten. Ja, wir können nur sagen, das Jahr ist rum. Macht euch schöne Weihnachten, ruhige Weihnachten, haltet euch an die Corona-Vorgaben und dann kann auch nichts schiefgehen, dass wir uns gesund und munter in 2021 wiedersehen. Denn 2021 wird hoffentlich ein besseres Jahr. Bleibt gesund, Nachbarn. Haut rein. Gut. Tschüssi. Bis nächstes Jahr. Tschüss. Auf vielfachen Wunsch hört ihr uns ab sofort auch über Spotify. Und hier sind die Outtakes. Folge 47. Folge 48. Oh, Fuck 2020. Oh, geht ja schon gut los, René. Folge 48, alles klar. Also, ich vertraue euch nicht, ich gucke lieber nochmal nach. Ja. Besser die ist letzte das. Folge, die 47 war, sind wir jetzt bei der 48. Das macht Sinn. Ach so. Ey, das scheint irgendwo ein Prinzip hinterzustehen. Wissenschaftlich belegt. Ich habe es noch nicht durchschaut. Ja. So. Da war ich bestimmt gerade Kreide holen, als dieses Thema mit den aufeinanderfolgenden Zahlen erklärt wurde. Ich bin mal zum Kreide holen gegangen und nicht wiedergekommen. 2 Jahre. Mhm. 6. bis 8. Klasse. Na scheiße, Wenn deine Witze nachher dasselbe Niveau haben, dann gute Nacht. Ich bin mal, warte, pass auf jetzt. Dann ist es wie Kreide holen gewesen, 2 Jahre. 6. bis 9. Klasse. Sehr witzig. Die ersten 4 Jahre meiner Schulzeit waren auch ziemlich anstrengend gewesen. Mhm. Die 1. Klasse. Mhm. Ich würde ja gerne sagen, ich bin breit, wenn ihr es seid, aber heute gibt es leider keinen Glühwein. Nee? Nee, den gibt es erst nach der Sendung. Ich versuche mal, ohne dass ich das abfacke, ich weiß nicht, ob ich es hinkriege. Wow. Zündet sich jetzt eine Kerze ein. Boah, ich dachte, das ist ein Polenböller. Ach du Scheiße. Ich habe heute eine Soundmaschine am Start. Die Katze, die sollte sich nach... Oh Gott, wenn sich die Katze jetzt bewegt, dann will die... Spielen. Du willst das doch hier nicht mitmachen. Ich versuche sie mal rauszulassen. Ach, du, das wäre noch hilfreich. Versuchen. Reichen die doch. Tür auf, rauswerfen, Tür zu. Hallo, das ist eine Katze. Sowas würde Martin tun. Irgendwas ist doch immer. Alles klar. Oh, ich habe was vergessen. Scheiße, und ihr sagt nichts. Was denn? Ja. So seid ihr. Ach so, ja, richtig. Du musst uns mal bitte eine Zeit geben, Stefan. Gib mir bitte eine Zeit, damit wir wissen. Ich sage nur planlos gegen meinen Plan los. Die Uhr, sonst stelle ich meine ins Bild. Kommt schon. Seht ihr jetzt meine Uhr? Ja. Ja. Kannst du sie etwas breiter und dafür weniger hoch machen? Ich frage für einen Freund. So? Wir sehen uns auf der anderen Seite. Tschüss, bis nächstes Jahr. Tschüssi. Ja, das sind aber die Leute, die auf der anderen Seite sind die Leute, die sich nicht an die Abstandsregeln halten. Ich wollte erst sagen, es müssen nur die Leute sich an die Abstandsregeln halten, die nächstes Jahr unseren Podcast noch hören wollen. Ja, sonst wollen wir euch nicht als Hörer. Sollen wir die Aufnahme stoppen? Countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Happy New Year! Happy New Year! Welcome 2021! Stopp. Doppelstopp. Stopp. Dreifachstopp. Stimmelstopp. Ende. Okay, gut. Stopp, bin die Letzte. Ja, wie? Das war's schon? Ach... Irgendwas ist doch immer. Der Podcast mit René und Stefan.